50 languages. 79. 79. Adjektive 2. Adjektive 2. Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Sind Ihre Kinder brav? Sind Ihre Kinder brav?